wird kalt, es wird Nacht, der Sternenhimmel wie ein Berg, es wird ruhig, es wird still, überm Himmel Nordlicht gilt, Nebel fällt auf die Wiese, spiegelt im See die Fliese. In der Nacht der Huhu schreit und die Tannen wiegen leicht, sich im Winde des Nordens. In der Nacht der Vollmond scheint und der Schatten. Vollmond scheint und der Schatten fällt.